Erster, wenn jemand eine Frau heiratet, sie ihm aber nicht mehr gefällt, weil er etwas Unangenehmes an ihr findet, und er ihr einen Scheidebrief gibt und sie aus seinem Haus schickt. Zweiter, und wenn sie, nachdem sie sein Haus verlassen hat, die Frau eines anderen Mannes wird. Dritter, dieser zweite Mann sie aber auch nicht mehr mag und ihr einen Scheidebrief gibt und sie aus seinem Haus schickt. Oder wenn der zweite Mann stirbt, der sie geheiratet hat. Vierter, dann darf ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wieder heiraten, weil sie sich verunreinigt hat. Denn das ist ein Greuel vor dem Herrn, und du sollst das Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbe gibt, nicht mit Sünde beflecken. Fünfter, wenn ein Mann frisch verheiratet ist, muss er nicht in den Krieg ziehen und keine anderen Pflichten erfüllen. Er soll ein Jahr lang zu Hause bleiben, damit er seine Frau glücklich machen kann. Sechster, Mann soll nicht die Handmühle oder nur den oberen Mühlstein als Pfand nehmen, denn das wäre so, als würde man das Leben selbst als Pfand nehmen. Siebter, wenn jemand dabei erwischt wird, wie er einen Israeliten entführt, ihn schlecht behandelt oder verkauft, dann soll dieser Menschenräuber sterben. Du sollst das Böse aus deiner Mitte entfernen. Achter, seid auf der Hut vor der Plage des Aussatzes, indem ihr genau alle Anweisungen der levitischen Priester befolgt, denn ihr sollt sorgfältig nach den Vorschriften handeln, die ich ihnen gegeben habe. Neunter, denkt daran, was der Herr, euer Gott, Mirjam auf dem Weg geschehen ließ, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Zehnter, wenn du deinem Nächsten etwas leihst, darfst du nicht in sein Haus gehen, um ein Pfand zu holen. Elfter, du sollst draußen warten, und der, dem du leihst, soll dir das Pfand herausbringen. Zwölfter, und wenn er ein armer Mann ist, sollst du dich nicht mit seinem Pfand schlafen legen. Dreizehnter, vielmehr sollst du ihm das Pfand bei Sonnenuntergang zurückgeben, damit er sich in seinem Mantel schlafen legen und dich segnen kann. So wirst du vor dem Herrn, deinem Gott, gerecht sein. Vierzehnter, du sollst einen armen und bedürftigen Tagelöhner nicht ausbeuten, egal ob er zu deinem Volk gehört oder ein Fremder ist, der in deinem Land lebt. Fünfzehnter, du sollst ihm seinen Lohn noch am selben Tag vor Sonnenuntergang auszahlen, denn er ist arm und braucht es dringend. Sonst ruft er den Herrn gegen dich an, und du machst dich schuldig. Sechzehnte, Väter sollen nicht wegen ihrer Kinder getötet werden, noch Kinder wegen ihrer Väter. Jeder soll nur für seine eigene Sünde sterben. Siebzehnter, du sollst das Recht eines Fremden oder einer Waise nicht beugen und nicht das Kleid einer Witwe als Pfand nehmen. Achtzehnter, denke daran, dass du in Ägypten Sklave warst und der Herr, dein Gott, dich von dort befreit hat. Deshalb befehle ich dir, so zu handeln. Neunzehnter, wenn du auf deinem Feld erntest und eine Gabe vergisst, sollst du nicht zurückgehen, um sie zu holen. Sie soll den Fremden, Waisen und Witwen gehören, damit der Herr, dein Gott, dich bei all deiner Arbeit segnet. Zwanzigster, wenn du deine Olivenbäume schüttelst, sollst du danach nicht noch einmal die Zweige absuchen. Was übrig bleibt, soll den Fremden, Waisen und Witwen gehören. 21. Wenn du deinen Weinberg erntest, sollst du danach keine Nachlese halten. Was zurückbleibt, soll den Fremden, Waisen und Witwen gehören. 22. Denke daran, dass du in Ägypten Sklave warst. Deshalb befehle ich dir, so zu handeln.